1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Heute haben wir eine Freithemen. Heute haben wir keine Freithemennacht, sondern eine Themennacht. Und unser Thema heute Nacht heißt Wasser. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die eine besondere Erfahrung mit Wasser gemacht haben, die zum Beispiel im Wasser verunglückt sind oder die wegen Wasser ein schweres Unglück erlebt haben. Gerne auch mit Menschen, die jemand anderen aus dem Wasser vielleicht gerettet haben. Und auch Menschen, die eine besondere Beziehung zu Wasser haben. Zum Beispiel vielleicht durch einen extremen Wassersport oder vielleicht auch dadurch, dass ein Angehöriger im Wasser beigesetzt wurde, im Meer beigesetzt wurde. Also wenn ihr gerne mit mir auch über dieses Thema sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. So, der erste Anrufer ist Daniel. Daniel ist 23. Hallo Daniel. Hi. Hi Domian. Zum Thema Wasser hast du angerufen. Genau. Warum? Folgendes, Domian. Ich komme aus Köln. Ja. Oder lebe auch in Köln, immer noch. Ja. Hab dort auch studiert und hab da auch meine Freundin kennengelernt, die zurzeit auch dort studiert hat. Mhm. Und oder kommt ursprünglich eigentlich aus Aachen. Mhm. So, und führen dementsprechend auch eine Fernbeziehung. Mhm. Was jetzt genau bei mir passiert ist. Du hattest, ich habe gestern Abend deine Sendung auch verfolgt und zum Thema Wasser ist mir jetzt erstmal so konkret nichts eingefallen, bis zu dem Stichpunkt, wo du gestern Abend das Aquaplaning erwähnt hast. Zum Beispiel, ja. Das ist ja auch, genau, auch Wasser. Richtig, genau. Ja. Und, ich hätte es eigentlich selber jetzt nicht verbinden können, aber ja, durch dich kam das auch hoch bei mir. Mhm. Ich sehe mich mit meiner Freundin am Wochenende meistens. Ne? Du besuchst sie am Wochenende? Genau, richtig. Ja, also unter der Woche ist halt ein bisschen schwierig wegen der Arbeit und so weiter und so fort. Und da pendelst du dann von Köln nach Aachen. Genau, richtig. Ja. Richtig, genau. Und dann wollen wir uns dementsprechend an die Wochenende sehen. Sie hat bis 9:30 gearbeitet und ich wollte sie auch von der Arbeit abholen, wie üblich eigentlich. Mhm. War Mai, jetzt vor 2 Jahren ist das jetzt passiert. Mhm. Echt ein schöner Tag. Frühling, und tagsüber schien auch die Sonne und dann abends bin ich gegen 8 Uhr, glaube ich, losgefahren. Und es hat echt hart angefangen zu regnen. Mhm. Ja, und dann war ich halt auf dem Weg zu ihr. Eigentlich mit einer normalen Geschwindigkeit, meiner Meinung nach. Also mit 130, 140 war ich unterwegs. Mhm. Ist natürlich bei Starkregen schon viel. Ja. Zu viel. Ja. Was ist dann weiter geschehen? Ich hatte, wie gesagt, eilig, wollte auch unbedingt pünktlich da sein, weil sie auch kaputt von der Arbeit ist und so weiter und so fort. Mhm. Und dann war ich unterwegs. Man hat auch wirklich stellenweise auf der Autobahn eigentlich auch gesehen, dass Aquaplaning da ist. Man hat es auch teilweise ein bisschen am Lenkrad auch gespürt. Das ist halt, weiß nicht, hast du bestimmt auch schon mal erlebt. Und, ja, natürlich. Was ist denn passiert dann bei dir? Ja, und kam halt wirklich eine Stelle, wo echt viel Wasser auf dem auf der Bahn lag. Mhm. Und genau in dem Moment war auch ein Fahrzeug rechts neben mir. Die Autobahn war zweispurig in dem Bereich. Mhm. Ja, und dann konnte das Auto nicht mehr beherrschen, bin dann gegen das Fahrzeug gekommen. Du konntest dein Auto nicht beherrschen? Nein, absolut nicht. Und bist gegen das andere Fahrzeug geknallt? Richtig, genau. Hat sich dein Fahrzeug gedreht? Hat sich das irgendwie gewendet? Ja, also später habe ich es halt erfahren. Also in dem Moment konnte man wirklich, also ich konnte nichts mehr wahrnehmen in dem Moment. Also ich weiß nicht, wegen dem Schock oder keine Ahnung warum, aber ich konnte in dem Moment wirklich nichts mehr wahrnehmen. Hast du gebremst? Ich weiß es nicht, Domian. Ja. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Also so, ich glaube schon. Ja, man macht es wahrscheinlich intuitiv, nutzt dann aber in dem Moment gar nicht mehr so viel. Genau, also am Lenkrad reißen und keine Ahnung. Also man hat irgendwie versucht, das Auto noch unter Kontrolle zu bekommen. Aber ich habe schon gemerkt, dass ich gegen das Fahrzeug gekommen bin auch. Ja. Ist es dann zu einem schweren Unfall gekommen? Nein, Gott sei Dank. Also nicht. Ich habe mich jetzt, mein Auto war eigentlich an den Seiten jeweils beschädigt, vorne auch Stoßstangen und auch die Motorhaube, ist aber jetzt nicht so dramatisch gewesen. Also es war niemand verletzt, du warst nicht verletzt und der andere Fahrer in dem anderen Wagen auch nicht. Ja, ich hatte eine kleine Schramme am Kopf, nichts Großartiges, auch keine Gehirnerschütterung oder ähnliches. Ja, also mit dem Schrecken davongekommen? Ich ja. Aber? Jetzt kommt eigentlich die Sache. Die Fahrerin, die in einem anderen Auto saß, ist dann auch gegen die Leitplanke gekommen. Konnte ja auch dementsprechend auch nicht mehr unter Kontrolle kriegen. Ja, und wir wurden beide ins Krankenhaus eingeliefert. Und dann habe ich ja im Nachhinein erfahren, dass die Frau schwanger war. Ja, und das Baby verloren hat. Ach so. Vor Schreck, aus Schock. Ich glaube, ja. In wie vielen Monat war sie, weißt du das? Im dritten. Dritten Monat. Mhm. Ja. Und, ja. Hast du mit, ich meine, du bist jetzt schuld daran. Oder du hast es verursacht, dass das dazu gekommen ist. Hast du mit der Frau gesprochen? Ja, also vom ersten Moment an, wo ich es erfahren habe, ich war wirklich nur ein paar Stunden im Krankenhaus, bin dann auch direkt runter zu ihr. Weil sie wurde dann dementsprechend auch aufs Zimmer verlegt und er hat das dann auch, beziehungsweise die Ärzte haben mich erstmal gar nicht reingelassen, haben mir erzählt, ja, dass es ihr nicht gut geht. Ich habe natürlich gefragt, was jetzt genau los ist mit ihr, haben mir aber nichts gesagt, wahrscheinlich wegen der Schweigepflicht. Okay, kam es denn dann zu einem persönlichen Gespräch irgendwann? Ja, am nächsten Tag bin ich dann zu ihr. Ja, und dann war die Frau denn sonst unverletzt? Die Frau, ja, sie hat so eine Nackenkrause, aber ansonsten war wirklich nichts mit ihr. Ja. So, was hast du zu ihr gesagt? Wie hat sie auf dich reagiert? Ja, also im ersten Moment konnte ich eigentlich nicht viel sagen. Ich bin erstmal reingegangen, habe mit ihr gesprochen. Ich wusste ja nicht, was passiert ist. Ich wusste ja nicht, dass sie schwanger war, nicht? Ach so, da wusstest du das noch nicht? Nein, absolut nicht, absolut nicht. Nee. Und dann, ja, der Mann, der war auch da im Zimmer. Hat sie es dir denn dann in der Situation erzählt? Nein, also ich konnte mit der im ersten Augenblick gar nicht reden. Also wann hast du das denn erfahren? Am nächsten Tag direkt, wo ich ins Krankenhaus gefahren bin zu ihr. Ich habe es auch nicht direkt durch sie erfahren, sondern über ihren Mann. Der hat mich halt gebeten, dann vors Zimmer zu gehen, weil sie nicht reden konnte, so stark, wie sie geweint hat. Okay, frage ich jetzt mal so. Nachdem du das wusstest, dass das passiert ist, hast du mit dieser Frau auch gesprochen? Ja, natürlich. Ja. Was hast du ihr gesagt? Ja, das ist mir, also Entschuldigung natürlich tausendmal. Ich war auch vom ersten Tag an, dementsprechend, wo ich es wusste, wirklich permanent mit dir in Kontakt. Bin wirklich fast jeden Tag zu ihr gefahren. Also du hast dich entschuldigt. Wie hat die Frau auf deine Entschuldigung reagiert? Ja, also sie erstmal gar nicht, weil ich habe mich erstmal, wie gesagt, mit dem Mann unterhalten und ihm erstmal alles erzählt und mich dann auch bei ihm dementsprechend entschuldigt. Und er wollte, dass ich an diesem Tag dann gar nicht mit ihr rede, sondern dementsprechend erst, wenn sie aus dem Krankenhaus raus ist. Dann hat er mich auch angerufen und auch gesagt, ja, dann kannst du mal vorbeikommen. Und okay, das habe ich verstanden. Aber irgendwann hat sie ja konkret mit dir gesprochen. Wie hat sie sich an dir gegenüber geäußert? Also, was mich wirklich erstaunt hat, die Frau war wirklich vom ersten Moment komplett freundlich. Also, was mich geschockt hat und ich durch ihre Reaktion gar nicht wusste, wie ich mich verhalten soll oder was ich sagen soll. Weil du hast gerade gesagt, dass du dann öfters mit der Frau noch Kontakt hattest. Ja. War sie dann weiterhin zu dir freundlich? Absolut, absolut. Also ich komme, wie gesagt, aus Köln, sie aus Bergheim. Das ist jetzt nicht so eine weite Strecke. Und ich bin wirklich eine Zeit lang jeden Tag nach dem Feierabend zu ihr gefahren. Das Ganze liegt jetzt 2 Jahre zurück. Hast du heute noch Kontakt zu ihr? Ja, auf jeden Fall. Immer noch? Das ist ja schon erstaunlich. Ja. Und jetzt auch, nachdem der Schock dann bei ihr gelegt hat, hat sie irgendwann mal erklärt, warum sie von Anfang an dann so freundlich zu dir war? Nein, und ganz ehrlich, ich habe mich auch nicht getraut, das zu fragen. Bis heute nicht. Ja, wahrscheinlich hat sie auch gesehen, dass das, dass du kein bösartiger Raser warst, sondern dass es dir wirklich sehr leid tut. Und dass es ein Unglücksfall war, den du zwar verschuldet hast, aber eben mit großer Reue das Ganze verbindest. Absolut. Was hast du jetzt aus dieser Geschichte für dich gelernt? Also ich habe erst mal ein halbes Jahr gebraucht, bis ich mich überhaupt ans Steuer setzen konnte. Und ich habe mein Fahrstil, ich bin vorher, sag ich mal jetzt auch nicht, ich habe auf gut Deutsch eine besenkte Sau gefahren, aber schon, ich sag mal, sportlich. Und seitdem bin ich jetzt echt, also ein absolut, absolut defensiver Fahrer geworden. Das war eine gute Wirkung. Ja, absolut. Und also es heißt wirklich, wenn es regnet oder Starkregen ist, muss man so weit wie möglich runter mit der Geschwindigkeit, vielleicht sogar auf 50, 60 gehen oder unter Umständen noch langsamer. Ja. Auf keinen Fall natürlich in der starken Geschwindigkeit fahren. Ja. Ja, aber dann hast du deine Lehre daraus gezogen und sei froh, dass die Frau denn auch so freundlich mit dir umgegangen ist. Das erleichtert dir natürlich auch, sicher das Ganze zu verarbeiten. Ja, noch eine andere Sache dazu, Domian. Das Schöne ist, die Frau, die ist wieder schwanger geworden, hat ihr Kind jetzt vor 4 Monaten bekommen. Und das Kind, das, also lustig, und es hat mich echt gefreut, nach mir benannt. Ach, die ist aber nicht heimlich in dich verliebt, oder? Nein, sie glaubt nicht. Nein, also die scheinen mir glücklich, die beiden. Das klingt aber ja jetzt sehr, sehr, sehr nah. Nein. Also, eine traurige Geschichte mit einem schönen Ausgang, kann man so sagen. Ja, das stimmt. Ich danke dir für deinen Anruf, Daniel. Kein Thema, Domian. Fahr schon vorsichtig weiter, auf dass nichts passiert. Werde ich machen. Danke, Domian. Alles Gute, tschüss. Dankeschön. Ciao. Tschüss. 0800 220 5050, heute unser Thema Wasser. Ich möchte gerne mit euch reden, was ihr im Wasser oder wegen Wassers schon erlebt habt. Schöne Sachen oder vielleicht auch traurige Sachen, Unfälle oder vielleicht auch rührende Sachen. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Lebensretter unter euch, der jemanden aus dem Wasser gezogen hat. Oder vielleicht ist jemand von euch ins Eis eingebrochen und hat da dramatische Dinge erlebt. Was verbindet ihr mit Wasser, wenn ihr Wasser einfach so denkt als Begriff? Welche Erinnerungen oder Vorstellungen habt ihr? 0800 220 5050 und hier ist Horst und Horst ist 73. Hallo Horst. Ja, hallo Domian. Hallo Horst. Ich freue mich, dass du da bist und du willst uns zum Thema Wasser etwas erzählen. Ich freue mich auch, dass ich durchgekommen bin. Sehr gut. Und zwar muss ich sagen, also wie gestern das Thema Wasser aufkam, da dachte ich direkt an den Fall, den ich damals erlebt habe. Und das war, ich war also wie gesagt in einem Turmhaus, war ich Hausmeister. In einem Turmhaus? Ja, in einem Hochhaus. In einem Hochhaus? In Köln in der Schildergasse. Ah, da gibt's ein Hochhaus? Ja. Direkt vorne an einem Neumarkt. Ah ja. Wo früher der Müller verführt drin war. Also nicht so ganz hoch, aber ein bisschen Hochhaus ist es. Zehn, doch, immerhin. Ne? Siehst du, weiß ich gar nicht. Okay. Genau, und dann, jetzt muss ich gerade mal die Antwort stellen. Bitte? Jetzt muss ich gerade überlegen, was ich sagen wollte. Ja, auf jeden Fall, damals, das muss so um 1968 gewesen sein. Da stand in der in allen Kölner Zeitungen, dass irgendein Erpresser das Trinkwasser verseuchen will. Oh. Wenn die Stadt Köln nicht diese 500.000 Lösegeld bezahlt. Ah, die waren gefordert von dem Erpresser. Ja, die waren gefordert. Wie und wo wollte der denn das Wasser verseuchen? Und wie das womit war? Das Trinkwasser von der Stadt Köln. Ja, habe ich schon verstanden, aber. Ja, wie der das machen, weiß ich nicht. Mhm. Auf jeden Fall stand es in der Zeitung, tagelang. Mhm. Und dann, alle Kölner hatten Angst wahrscheinlich? Alle, ja klar, alle. Eine riesen Katastrophe wäre das. Und ich wohnte ja in diesem Hochhaus. Ja. Und dann kam auf jeden Fall, ich arbeitete da, auf einmal stehen 5 Polizisten vor mir und sagen, Sie sind Hausmeister hier, wir möchten gerne mal mit Ihnen sprechen. Mhm. Und ich sage, worum geht es? Ja, können wir irgendwo hingehen, wo uns keiner hören kann? Wir müssen unter 4 Augen sprechen. Ja. Und dann haben die mich aufgeklärt und sagten, hören Sie mal, Sie haben auch die Zeitung gelesen, Sie haben noch von dem Erpresser gelesen, so und so. Und der Erpresser, der möchte hier in diesem Hochhaus das Geld hinterlegt haben. Ach, das ist und aber spannend. Und zwar hat er sich den, da waren 2 Aufzüge drin, ein kleinerer, ein größerer. Mhm. Und in dem großen Aufzug soll das Geld genau an einer Stelle, war genau gesagt, wo es hingelegt werden soll, genau über diesen Tasten, genau darüber, dass er nur packen muss und hat es dann. Aber und dann auf jeden Fall... was ist das für ein dummer Erpresser? In einem Hochhaus das Geld? In einem Hochhaus im Aufzug. Weil da kann die Polizei doch sofort zugreifen. Aber egal, erzähl mal weiter. Genau. Die Polizisten wollten dann von mir auf jeden Fall, die sagten, sie kennen sich ja hier aus, können sie uns Stellen zeigen, wir müssten in den Aufzugraum, wir möchten gerne Kontakte anbringen, wir werden das Geld in dem Aufzug hinterlegen, aber wir möchten das mit Kontakten versehen, ja. Sodass, wenn der Erpresser das Geld wegnimmt, dass sie sofort wissen, da ist er. Mhm. So, und das ist so alles so geschehen. Die haben überall, haben sich versteckt. Also es waren viele Leute im Haus. Mhm. Das Geld wurde dort hingelegt, wo er es hingelegt haben wollte? Ganz genau, ja. in dem großen Aufzug. Wie spannend, das ist ja wie im Krimi. Und dann? Das war ein Krimi. Und ich bin auch jetzt wieder nervös, wenn ich das erzähle. Und kam der Erpresser? Das war so schlimm. Ja, und dann hieß es, also sie wollten gerne sich verstecken. Und am nächsten Tag um 15 Uhr würde der das Geld abholen. Und der nächste Tag kam und Punkt 15 Uhr ging der Aufzug, fuhr der Aufzug hoch. Mhm. Und dann ging auf einmal dieser Kontakt oben im Aufzugraum los. Mhm. Und die wussten, dass das Geld weg war. Ja. Und dann sind die natürlich von überall weggeströmt, also dahin geströmt zum Aufzug. Der Aufzug fuhr natürlich hoch, ja. 10 Etagen. Ja. Und haben Sie ihn gekriegt? Nee, Sie haben ihn nicht. Nein, Sie haben ihn nicht gekriegt? Sie haben ihn nicht gekriegt. Das ist ja ein Ding. Der ist irgendwo ausgestiegen und ist in der Etage verschwunden. Aber der muss wohl höher gefahren sein und ein paar Etagen runtergelaufen sein, sodass Sie gar nicht wussten, wo. Das ist ja ein Ding. Also ich gehe mal davon aus, dass man heute dieses gesamte Hochhaus umzingeln würde, dass da überhaupt niemand rein oder raus kann mehr. Genau, ja. Der Erpresser ist davongekommen mit dem Geld? Der ist an dem einen Tag. Ach so, man hat ihn doch... An dem ersten Tag. Ja. Ich muss ja weiter erzählen. Bitte. Der war weg. Mhm. Spurlos verschwunden. Und das Geld war auch weg. Den ganzen Nachmittag haben die noch nach dem gesucht. Mhm. Sie haben ihn nicht gefunden. Ja, und das Geld war auch weg. Das Geld war weg. Mhm. Geld war weg. Aber die Geschichte geht noch weiter, höre ich. Die Geschichte geht weiter. Die sind den nächsten Morgen sind die wieder ins Haus gekommen. Die Kriminalpolizei. Mhm. Und haben mich dann gefragt, so, wie sieht das aus? Schätzen Sie, dass jetzt alle Leute im Haus sind? Mhm. Dann werden wir das Haus abriegeln. Mhm. Wir haben also dann das Haus vorne, hinten abgeriegelt, sodass keiner mehr raus und rein konnte. Mhm. Und haben mich dann gebeten, jeweils in die Etagen zu gehen und die Leute zu bitten, runterzukommen. Ich hatte den im Keller einen Raum zur Verfügung gestellt, ja, wo sie sich hinsetzen konnten. Nochmal zur Erklärung. Wir müssen mal sagen, das weiß ich ja auch nicht, weil ich damals natürlich noch nicht in Köln war. War das ein Mietshaus oder ein Geschäftshaus? Ein Geschäftshaus. Das waren keine Mietparteien, das waren nur Büros. Also jede Etage war vermietet, aber jede Etage eine andere Firma. Also Firmen, es waren keine Privatvermietungen. Nee, Firmen. Okay. Dr. Best und sowas, Freiburg, okay. Immobilien, so solche Firmen waren. Gut, wie ging es dann weiter? Ja, es ging dann so weiter und dann haben die mich gebeten, die Leute einzeln aus den Etagen rauszuholen. Mhm. Und nachzugucken, ging natürlich ein Beamter mit, ob alle Leute auch raus waren. Und dann mussten die mit runter in den Keller. Ja. Und die hatten dann Gerät aufgestellt. Und dann mussten die Leute ihre Hände da reinlegen. Ja. Also die Polizisten hatten am Tag vorher dieses Geld getränkt mit irgendwas. Ach so. Das ist ja wirklich irre. Und mach sie so spannend. Erzähl, was rauskam. Das ist ein Krimi. Ja, was kam raus? Auf jeden Fall, die ersten drei Etagen hat alles gut gegangen, war nichts. Und dann habe ich die Leute aus der vierten Etage geholt. Mhm. Und dann war da einer bei, der tat seine Hände da unter dieses Gerät. Und das war er. Und ich war. Das ist ein Ding. Das heißt, der war Mitarbeiter, der hatte ein Büro da in diesem Hochhaus. Genau. Lag ja eigentlich auch nahe. Ja, das war so ein Arbeiter, der brachte immer die Pakete zur Post. Mhm. Und der war unnahbar. Also ich kannte den nur vom Ansehen. Der hat nie gegrüßt, der ging immer so vorbei. Und das war ein Einzelgänger. Und diese 500.000 D-Mark damals, die hat man dann auch bei diesem Mann gefunden? Die Polizei war so schlau und hat kein Geld da reingetan. Die hatten das aber so wunderbar verpackt, wie so ein Geldpaket. Ach so. Und er hat das natürlich aufgemacht und hat sich dann diese Finger damit geschwärzt. Ja. So ganz clever war er natürlich nicht. Nee, der war überhaupt nicht clever. Hat man hinterher herausbekommen, ob das Ganze ein Bluff war oder hätte er wirklich das Wasser verseuchen können? Das war wirklich ernst. Das hat also, damals hat das, also ich meine, 8 oder 14 Tage. Hat das in der Zeitung gestanden? Nein, nein, ich meine, hat man im Nachhinein herausbekommen, ob er es wirklich hätte tun können oder war es ein Bluff? Nee, er war es wirklich. Die haben nämlich diesen Erpresserbrief. Du hast mich nicht verstanden. Ja. Ich meine, ob er, wenn er das Geld nicht bekommen hätte, hätte er wirklich das Wasser verseuchen können? Hatte er Substanzen dafür bei sich oder da? Weiß ich nicht. Wissen Sie? Der wollte wahrscheinlich nur das Geld haben. Wahrscheinlich, ja. Das war wahrscheinlich nur ein Versuch. Also so. Das weiß ich auch nicht. Ja, ne? Ja. So, das war ein kleiner Hörspiel-Krimi hier heute Nacht, ja, vorgetragen von Horst. Hören, ja. Und das fällt dir natürlich verständlicherweise zum Thema Wasser ein, wenn die Gefahr bestanden das hat damals, dass das Trinkwasser in Köln verseucht worden wäre. Horst, ich danke dir für deinen Anruf. Ja. Und wünsche alles Gute. Ja, bitte. Auf dass sowas nie wieder passiert. Ja, hoffentlich. Ne? Alles Gute. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Wasser ist heute und hier ist Tristan. Tristan ist 24. Guten Morgen, Tristan. Hallo? Hallo? Ja, jetzt höre ich dich. Hallo, Tristan. Super. Oh Mann, jetzt war ich die ganze Zeit in der Leitung mit drin, bin ganz aufgeregt. Aber das ist gleich vergessen, sage ich dir, wenn du uns unsere Geschichte, deine Geschichte uns erzählst zum Thema Wasser. Genau, ja, und zwar fange ich am besten mal damit an. Wir sind 2007 nach Uruguay ausgewandert. Nach Uruguay? Nach Uruguay, genau. Mhm. Meine Schwester und ich sind erstmal da alleine gewesen. Unsere Eltern mussten in Deutschland noch das Haus verkaufen. Ja, und es war der südamerikanische Winter und da gibt es immer so ein paar Tage, wo es plötzlich ganz warm wird. Also es waren am Tag davor noch 4 Grad. Mhm. Und morgens war es dann schon ganz mild und dann ging es über die 20 Grad und da dachte ich mir, Mensch, super, da kannst du surfen gehen. Hab mir das Surfbrett geschnappt, meine Schwester war in der Schule, bin mit Neoprenanzug bewaffnet dann ins kalte Wasser und hat auch alles wunderbar funktioniert und Spaß gemacht und ja, dann fuhr ich raus und dann ist der Mastfuß gebrochen. Wer ist gebrochen? Und der Mastfuß, also es war ein Windsurfbrett. Ach so, wie heißt das? Nachtfuß? Der Mastfuß, da ist ja das Segel und das Segel, das hat ja auch einen Mast und da, wo das Segel unten am Surfbrett sozusagen fest ist, das ist gebrochen, also ich konnte dann ja damit nicht mehr fahren. Ja. Hab dann das auch ziemlich schnell realisiert, dass ich damit halt nicht zurückfahren kann und wie weit dann, draußen warst du denn schon? Das war gar nicht so wahnsinnig weit weg, also ich weiß nicht, 50 Meter werden es gewesen sein, also so, dass ich eigentlich das Gefühl hatte, ich hätte vielleicht zurückschwimmen können. Ich habe mich das aber nicht getraut, weil ich erstmal bei dem Surfbrett bleiben wollte, weil ich dachte mir, wenn ich einmal alleine im Wasser bin, dann ist das auf jeden Fall viel zu gefährlich. Und ich hab mich dann oben aufs Surfbrett draufgestellt, gewunken, um Hilfe gerufen, wie verrückt, gegen den Wind angeschrien und sah auch da 2-3 Leute am Strand, die sich aber überhaupt nicht geregt haben, die, ich weiß nicht, ob sie mich gesehen haben, auf jeden Fall kam von denen auch irgendwie keinerlei Reaktion. Mhm. Und ich habe dann versucht, irgendwie auf eigene Faust zurückzukommen, sprich wie so ein Wellensurfer zurückzupaddeln. Mhm. Aber aufgrund dieses Bruchs, von dem du gerade erzählt hast, konntest du eigentlich nicht so surfen, dass du es dorthin führen konntest, wohin du es führen wolltest. Genau. Also ich hatte dann nur noch das Surfbrett sozusagen, ohne Segel, genau. Mhm. Und ich habe dann halt irgendwie versucht zurückzukommen, sprich mit Paddeln oder mit Schwimmen und das Surfbrett mitziehen, aber ich wollte halt auf jeden Fall bei diesem Brett bleiben, weil mir das halt irgendwie, das war so das, wo ich mich dran festklammern konnte. Und ich wurde dann immer weiter rausgetrieben, weil der Wind ablandig war mittlerweile, der hatte gedreht. Und das Wasser war wahnsinnig kalt und die Kräfte schwanden dann auch ziemlich schnell dahin. Mhm. Und das heißt für mich, da gerät man schon in Todesangst. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und das wurde mir dann mehr und mehr bewusst, dass das offensichtlich nicht gut ausgeht. Und das Gefühl, es sieht mich niemand vom Strand her, vom Land her. Ja. Genau, also das war eigentlich mit das Schlimmste, dass da wirklich keiner reagiert hat. Also hätten die Leute vielleicht zurückgewunken, dann hat man natürlich irgendwie die Hoffnung, die Unternehmen was, die machen was, aber das war gar nicht. Hast du dich denn während dieser dramatischen Zeit immer weiter ins Meer hinein bewegt? Ja. Oder hat das Meer dich rausgesogen? Ja. Also der Wind war ablandig und hat mich immer weiter rausgetrieben. Rausgetrieben. Also es war dann zum Schluss so, dass ich wirklich nur, wenn so eine Wellenspitze war, dass ich dann gerade so noch irgendwie das Land erkennen konnte. Also es war dann so, dass ich eigentlich wirklich draußen auf dem Wasser richtig war. Und wie kalt war das Wasser ungefähr? Ich würde sagen, das hatte vielleicht 8 Grad. 8 Grad? Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Aber du hattest einen Anzug an. Ich hatte einen Anzug an, ja. Aber der mir leider ein bisschen zu groß war, sodass das Wasser auch da ein bisschen zu sehr reinschwappt, ja. Also nochmal Todesangst. Das war richtige Todesangst. Wie ging es dann weiter? Ich habe dann irgendwann wirklich aufgegeben eigentlich. Mir war irgendwann klar, das schaffst du nicht. Du kommst nicht zurück. Dich hat keiner gesehen. Das war es jetzt. Und ich habe mich dann mehr oder weniger damit abgefunden. Und fast von jetzt auf gleich hatte ich auch interessanterweise eigentlich gar keine Angst mehr. Also es gab einen Moment, wo das irgendwie okay war. Also ich habe mir dann Gedanken gemacht, wer holt meine Schwester von der Schule ab, wie kommen meine Eltern zur Beerdigung, solche Sachen, ja. Oder gab es denn nicht den Moment, wo du merktest, das geht mit dem Brett, funktioniert das nicht mehr, ich lasse das Brett jetzt doch los und versuche zu schwimmen? Also ich habe das überlegt, weil ich hatte auch so einen Trapezgurt an, der hat hinten Styropor drin gehabt, also der hätte meinen Körper über Wasser gehalten, aber das Blöde ist, weil das Styropor hinten am Rücken ist, drückt einem das ständig den Kopf runter. Ach so. Das ist sehr anstrengend, damit so zu schwimmen, dass man nicht immer mit dem Gesicht so halb im Wasser ist. Also das ist ja interessant, dass du dann in der Situation, wo du eigentlich mit deinem Leben abgeschlossen hast, dir darüber Gedanken machst, was wer deine Schwester abholt und all die Dinge, die du gerade beschrieben hast. Ja, also das war ganz paradox, was ich da für Gedanken hatte. Aber es war irgendwo okay. Ich habe da wirklich dann an andere Leute gedacht. Wie organisieren die das? Kriegen die jetzt so schnell ein Flugticket für die Beerdigung? Finden die meine Leiche überhaupt, wenn die irgendwo drüben in Buenos Aires angespült wird oder sowas? Ja? Und in dem Moment keine Angst mehr gehabt? Nee, gar nicht. Und also das hilft mir auch heute ungemein weiter, weil ich weiß, wenn man mal in eine Situation kommt, wo es irgendwie nah an den Tod rangeht, dann weiß ich, dass es, wenn es dann wirklich soweit ist, wahrscheinlich, also das kann ich mir jetzt nur so vorstellen, wahrscheinlich dann auch nicht mehr schlimm ist. Ging denn nicht so ein Gedanke dir durch den Kopf, dass du dann nicht einfach so von einer Sekunde auf die andere sterben würdest, sondern dass du wahrscheinlich ertrinken würdest, was ja noch kein schöner Tod ist? Hast du über sowas noch nachgedacht? Also über das Ertrinken an sich eigentlich gar nicht mal so sehr. Was ich mir jetzt auch nur so erklären kann, dass von der Kälte man auch dann irgendwie benebelt ist oder vielleicht, so wahrscheinlich. Vielleicht. Plus Schock und alles, ja. So, jetzt aber Gott sei Dank können wir beide miteinander reden, du bist nicht gestorben. Genau, also ich habe irgendwann, passiert? Wie gesagt, abgeschlossen, war so müde und erschöpft, habe den Kopf aufs Surfbrett gelegt, bin ohnmächtig geworden. Wie lange das war, weiß ich nicht. Das nächste, was ich wieder weiß, ist, dass die Küstenwache mich rausgefischt hat. Und die Fahrt zum Strand hin ist auch wieder vollkommen weg. Ich weiß dann, wie ich versucht habe, aus dem Boot auszusteigen dann am Strand, bin dann da zusammengebrochen. Die haben mich dann in die Station von der Küstenwache gebracht, da unter eine warme Dusche gestellt, mir den Neoprenanzug ausgezogen. Und dann irgendwann ins Krankenhaus gebracht. Das dauert da auch alles irgendwie viel länger, als man sich das jetzt hier von Deutschland vorstellen kann. Ja. Und im Krankenhaus angekommen, wurde dann mal Temperatur gemessen und da hatte ich noch knapp über 30 Grad und da war ich ja nur auch schon Viertelstunde, 20 Minuten aus dem Wasser raus. Hattest du denn irgendeine Verletzung? Nee, also ich war sehr schnell wieder fit dann. Also ich war dann vielleicht Viertelstunde, 20 Minuten im Krankenhaus, habe da einen heißen Kaffee gekriegt. Die haben mich dann nach Hause gefahren. Dann habe ich kurz mit meiner Mutter telefoniert und habe es dann sogar geschafft, pünktlich meine Schwester von der Schule abzuholen. Dann hast du der aber eine tolle Geschichte erzählen können. Ja, also ich weiß noch genau den Moment, wie sie aus der Schule rauskam und auf mich zulief und sie sah mir das an, dass irgendwas nicht stimmt und ich bin auf sie zugerannt und habe sie so fest in den Arm genommen, das war, und habe angefangen zu weinen wahnsinnig und sie hat angefangen zu weinen und ich habe ihr das dann erzählt und wir waren einfach beide so unendlich froh, dass das irgendwie gut gegangen ist. Dann hat die Küstenwache dich zufällig entdeckt, beobachtet. Ja, oder die Leute, die am Strand waren, haben es doch gemerkt. Vielleicht ja. Mir gegenüber nicht bemerkbar gemacht. Also das heißt, in dem Moment, wo du bewusstlos geworden warst, das wäre eigentlich dann dein Todesmoment gewesen. Wenn du da runtergefallen wärst von dem Brett, wäre es das gewesen. Genau. Ja, das ist auch das, was mir immer durch den Kopf gegangen ist. Was wäre, wenn? Und was wäre, wenn das nur eine Minute später? Ich meine, da waren auch, weiß nicht, 1-2 Meter hohe Wellen, die hätten mich ganz schnell da ins Wasser geschmissen. Und du hast hinterher mit den Leuten von der Küstenwache nicht nochmal gesprochen, wie die auf dich aufmerksam geworden sind? Nee, leider nicht. Das hätte ich mal tun sollen. Mann, was für eine Geschichte. Die Möglichkeit auch noch besteht eigentlich. Ja, die besteht noch. Mal machen. Ja, also mein Vater wohnt da nach wie vor. Und aber du lebst jetzt in Deutschland? Ich lebe jetzt in Deutschland, genau. Gehst du wieder auf in Frankfurt? In Frankfurt? Ja. Ja. Gehst du wieder auf ein Surfbrett? Ich würde gerne, aber nachdem ich ja die Hälfte vom Surfbrett sozusagen da versenkt habe, hatte ich nicht mehr die Möglichkeit. Ach so, das liegt also am Surfbrett. Also wenn du ein neues Surfbrett hättest, würdest du es machen? Dann würde ich es eigentlich ganz gerne machen, um auszuprobieren, wie sich's anfühlt. Also ich hatte danach eine ganze Zeit lang echtes Problem auch damit Wasser und konnte auch erstmal eine Weile auch nicht gut am Strand spazieren gehen. Mhm. Und denke mir, das wäre vielleicht eigentlich besser gewesen, wirklich schnell da wieder an die Sache. Ja, das sagt man immer so, dass man das schnell machen soll. Ja. Das ist eine wahnsinnige Geschichte, Tristan. Das ist wirklich wahnsinnig. Wir freuen uns alle, dass du lebst. Ja. Da hast du aber einen ganz mächtigen und großen Schutzengel bei dir gehabt. Den hatte ich, das stimmt, ja. Mann, oh Mann, oh Mann. Mein Lieber, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, sehr gerne. Und alles Gute wünsche ich dir. Und wenn du wieder aufs Meer gehst, gutes Gelingen, auf dass nie wieder sowas passiert. Ja, danke. Und Domian, mach weiter so. Die Sendung ist echt super. Seit ich denken kann, kenne ich die eigentlich schon. Und versuche das immer zu hören. Und meinem Job jetzt schaffe ich es glücklicherweise ganz, ganz oft auch nachts wach zu sein, weil ich nicht früh raus muss. Das ist toll. Was machst du noch? Kurze Frage, jobmäßig. Ich bin Flugbegleiter. Flugbegleiter, ja. Da hat man auch Schichtdienst und kann dann auch nachts schon mal Radio hören oder Fernsehen schauen. Genau. Tristan, alles Gute und schöne Grüße nach Frankfurt. Dankeschön. Tschüss. Weiter so. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. 0800 220 5050. Unser Thema heute Wasser. Was habt ihr im Wasser oder wegen Wasser schon alles erlebt? An schönen, dramatischen, traurigen oder vielleicht auch schrägen Sachen. Wenn ihr gerne mit mir darüber reden wollt und mir das erzählen wollt, Telefonnummer 0800 220 5050. Und hier ist Ellen. Ellen ist 77. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Ellen. Ich spreche von den letzten Kriegstagen. Und zwar, wir waren auf Rügen evakuiert und da waren ganz, ganz viele auch so Jugendlager. Die waren ja alle vom KLV, hieß es damals, ne, verschickt, wegen der Bombardements in den Städten. Mhm. Und in den letzten Kriegstagen sollten diese Kinder alle nach Hause geschickt werden und auf den Schiffen hatten sich hohe Bonzen versteckt. Nazis. Mhm. Und das wussten die Alliierten. Mhm. Und die haben dann die Schiffe bombardiert und dann konnten wir von unserem Haus aus sehen, wie die Schiffe langsam dann untergingen und wie die Kinder. Auf diesen Schiffen waren sehr viele Kinder auch. Fast nur Kinder. Fast nur ein paar von diesen Nazis. Wussten die Alliierten auch, dass da Kinder drauf waren? Ja, das wussten die bestimmt. Und das war denen egal. Aber die wussten auch, dass die anderen da drauf. Die wussten beides, ja. Die wussten beides. Ja, und dann haben die das bombardiert und dann konnten wir sehen, wie die alle auf die Spitze liefen und dann untergingen. Ne? Mhm. Das war ganz furchtbar. Und dann war die ganze wirklich fast, also es waren hunderte von, auch mehr, tausende Tote auf der Ostsee. Kinder. Und wir mussten dann auch Rügen verlassen auf so einen Kohlenpott. Und da herrschte an Bord die Ruhe. Und dann war da oben nur so ein Eimer mit so einem Gestell, so einen Sack umhüllt und alle, da musste ja laufend zur Toilette laufen. Ne? Moment, ich muss fragen. Dann stellte man dich in diese Reihe an. Hm. Bitte? Ich wollte dich fragen, du sagst, ihr musstet Rügen verlassen in Richtung Ruhrgebiet. Ja, wir mussten wieder zurück, aber mit einem Schiff oder wie? Ja, mit dem Schiff. Ach. Rügen konnte es ja eigentlich damals. Ich glaube, die Brücke war damals sogar, das weiß ich gar nicht nach Sachen. Aber wie fährt man denn von Rügen mit dem Schiff ins Ruhrgebiet? Da muss man doch... Nein! Ich wohnte in Stettin damals. Ja? An der Ostsee. Das war ja damals Stettin, die Hauptstadt von Pommern, weißt du? Okay, verstehe. Mhm. So, und dann mussten wir auch zurück und auf dem Schiff herrschte die Ruhe. Und dann haben die, starben ja massenhaft auf dem Schiff auch. Mhm. Und dann mussten die Frauen ihre Kinder auch alle über Bord werfen, wenn die gestorben waren. Also das war wirklich ganz dramatisch. Also du hast das Erste, was du gerade erzählt hast, als diese Schiffe bombardiert wurden mit den Kindern. Mhm. Das heißt, ihr habt von Ferne die Kinder tot und ertrinkend und als Leichen schwimmend auf der Ostsee gesehen. Mhm. Also in Massen. Das muss man sich heute mal vorstellen. Ja, oder dass Frauen ihre Kinder ins Meer werfen mussten. Ja, ja. Mhm. Das sind sicher auch Eindrücke, die du dein ganzes Leben vor Augen gehabt hast. In jedem Fall. Das glaube ich. Ja. Mhm. Also das war wirklich grauenhaft. Und dann du als Kind, ich war ja damals vielleicht auch so 19 Jahre, ne, so etwa, ne? Genau, ja, ja, klar. Das muss man auch noch berücksichtigen. War das, ja, ja. Mhm. Und also das war ganz, ganz schlimm. Mhm. Und dann wollte ich auch noch sagen zu dem, weil du eben gesagt hast, auf dem Wasser beigesetzt. Mhm. Also meine ganze Familie wird auf Wasser beigesetzt. Meine Mutter und meine Schwester sind schon. Mhm. Meine Mutter in Deutschland, da ist das mit viel Kosten verbunden. Ja. Meine Schwester in Holland, die hat nach Holland geheiratet. Da kriegst du die Urne ausgehändigt und dann kannst du dann mit der ganzen Familie irgendwo dann die Asche ausstreuen. Ach so, das kann man dann selbst machen und kann auch nicht... Kann sie selbst machen, die Zeit bestimmen, können alle dabei sein, ja, ne? Und in Deutschland kriegst du sie noch nicht mal in die Hand. Mhm. Das geht dann über ein Bestattungsinstitut? Über so ein Bestattungsinstitut, ja. Woher kommt das, dass eure ganze Familie das so handhabt? Ja, wir sind am Wasser. Ich, wie gesagt, ich bin ja aus Stettin. Mhm. Ich habe schon als Kind, wir haben ein Boot gehabt, wir waren immer am Wasser. Ja, trotz dieser schlimmen Eindrücke hat dir das, sagen wir mal, die Verbindung zum Wasser nicht kaputt gemacht. Nein, keineswegs. Ja. Und das heißt, du möchtest auch irgendwann auch in der Ostsee oder Nordsee beerdigt werden. Mhm. Ja. Also bestattet werden, beerdigt kann man das ja nicht sagen. Mhm. Ja, Ellen, das ist mein... Das glaube ich. Schlimme Geschichte aus dem Krieg, da werden viele Leute aus der alten Generation auch noch Erinnerungen haben, die furchtbare Dinge erlebt haben. Ich denke da so oft gar nicht dran, aber oft, wenn es einem hochkommt, ne, dann ist es schon wirklich, also da könnte man ein Buch schreiben, was da alles so passiert. Das Schlimme ist wirklich, dass in der Tat wird das so gewesen sein, dass die Alliierten das wussten, dass da hauptsächlich Kinder werden und dass sie das in Kauf genommen haben, wegen ein paar Nazis, die vielen Hunderten oder Tausenden von Kindern zu ermorden. Und es war Mord, so muss man sehen. Die Nazis, die waren auch, wir wohnten da direkt, also bei uns, wir wohnen etwas hoch, das ging ganz runter zum Strand. Mhm. Die sind noch an unserem Haus alle vorbeigegangen, runter zum Strand und dann wurden sie mit Booten rübergesetzt auf das große Schiff. Mhm. Daher wussten wir es genau, dass die drauf waren. Ne? Mhm. Und rübergesetzt und auf das Schiff gebracht worden. Mhm. Also sollte alles heimlich, still und leise sein. Mhm. Ne? Ja. Und das war schon ganz tragisch. Schreckliche Zeiten, ja. Ellen, danke für auch diesen Aspekt zu dem Thema. Alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Ich höre dich auch, immer. Das freut mich. Von Anfang an. Finde ich super. Tschüss. Tschüss. Und wir machen weiter mit dem Frank. Und Frank ist 40. Hallo Frank. Ja, morgen Jürgen. Grüß dich. Hallo Frank. So, deine Geschichte. Das Thema Wasser hast du heute. So ist es. Für mich ein ganz böses Wort. Warum? Ich leide daran. Ich habe also... eigentlich eine Autoimmunerkrankung, aber im Volksmund wird es immer noch als Allergie abgestempelt. Mhm. Für die Mediziner unter deinen Zuhörern, diese Autoimmunerkrankung nennt sich Kältekontakt-Urtikaria. Ja, erklär's uns mal, was das ist. Kälte ist der Stoff, Kontakt ist der Auslöser und Urtikaria geht mir das ziemlich unter die Haut. Was bedeutet das nun im Klartext? Das bedeutet im Klartext, sobald du mit Wasser, mit Flüssigkeit, egal in welchem Aggregatzustand, ob fest, ob flüssig, ob gefroren, du in Kontakt damit kommst, kriegst du einen anaphylaktischen Schock, der sich erstmal bemerkbar macht durch Verbrennung, ersten und zweiten Grades. Wie, Moment, du stehst unter einer kalten Dusche und hast Verbrennungen auf deiner Haut? Genau. Ach. Ersten und zweiten Grades. Ersten und zweiten, mit kaltem Wasser? Mit kaltem Wasser, das ist eben das Problem. Und wenn du mit warmem Wasser duscht? Ja, dann nicht mehr. Dann nicht mehr? Dann nicht mehr. Also diese Krankheit wird nur ausgelöst oder aktiviert sich nur bei kaltem Wasser? Genau. Das ist absurd, das habe ich noch nie gehört. Das heißt, wenn du in eine heiße Badewanne steigst, passiert dir nichts? Passiert mir gar nichts. Wenn du dich aber in eine Badewanne mit kaltem Wasser legst, was dann? Seit 2012 brauche ich 2 Minuten 30, dann kriege ich einen anaphylaktischen Schock. Ja, was ist das genau? Was bedeutet dieser sogenannte Schock? Dieser anaphylaktische Schock heißt, dass dein ganzes Immunsystem deinen Körper angreift. Du kriegst also erst rote Stellen. Dann entwickelt sich aus diesen roten Stellen so eine Art, damit du dir das besser vorstellen kannst, wie Brandblasen. Mhm. So, und dann reagiert dein Körper über und du wirst bewusstlos. Und wenn du dann in der Badewanne liegst, ertrinkst du dort auch in Wasser. Würdest du sterben? Du würdest in einer kalten Badewanne mit kaltem oder kühlem Wasser würdest du sterben. Ab wie viel Grad ist es für dich erträglich? Also seit 2012 sind wir bei der Schwelle von 27,5 Grad. Das heißt, drunter kann ich kein Wasser mehr berühren. Du sagst, seit 2012, war das vorher anders? Das hat 2000 angefangen. Und ist die Temperatur immer höher gegangen, oder? Ja, klar. Wir waren erst bei 2 Grad und mittlerweile, also in diesen 12 Jahren, sind wir jetzt bei 27,5 Grad. Das bringt ja 1000 Probleme im Alltag mit sich. Ja, deswegen ist Wasser ja auch ein ganz böses Wort für mich. Das glaube ich. Du kannst ja mal nicht eben mal die Hände waschen. Du kannst dich nicht nass regnen lassen vom Regen. Nee, ich würde gerne mal wieder im Sommer durch den Sommerregen gehen. Das wäre mein größter Wunsch. Kannst du denn kaltes Wasser trinken? Ja, wie du vielleicht weißt, ist es bei Allergien ja so unterteilt. Es gibt die Typen 4, 3, 2, 1, wobei 1 ist bei der Allergie das Schlimmste. Mhm. Und bei der Autoimmunerkrankung kannst du das gleichwertig einschätzen. Du hast also 4, 3, 2, 1 und ich bin im Moment bei 1. Und diese Autoimmunerkrankung wird eigentlich im Medizinerjargon eigentlich nur immer so dargestellt, dass das eigentlich mehr oder weniger eine Frauenkrankheit ist. Okay, wir waren bei der Frage, ob du kaltes Wasser trinken kannst. Das fängt jetzt an, dass ich das nicht mehr kann. Mhm. Das heißt, der Leidensweg geht also über 12 Jahre und dass ich bei 27,5 Grad bin, das ist für die Mediziner unvorstellbar. Gibt es noch einen Menschen in Deutschland, der das hat? Also ich kenne keinen. Ich habe so Selbsthilfegruppen im Internet aufgesucht und wie gesagt, mein Leidensweg ist mittlerweile 12 Jahre lang. Bist du denn in einer medizinischen Betreuung, von der du den Eindruck hast, die wissen zumindest ganz gut Bescheid? Ja, aber der Witz ist ja, ich bin ja seit 12 Jahren da dran. Ich habe 6 Jahre allein dafür gebraucht, um die Ärzte dazu zu bringen, es anzuerkennen, dass das eine Autoimmunerkrankung ist, weil der Krankheitsverlauf ist keinem Mediziner soweit bekannt. Auf der ganzen Welt nicht? Auf der ganzen Welt weiß ich es nicht. Aber in Europa oder in Deutschland ist es, also ich habe Ärzte, Professoren, die nennen sich Professor, Doktor, Doktor angetroffen, die haben zu mir gesagt, sie simulieren. So viel nur mal zu der Einschätzung, wie Ärzte das sehen. Ja, okay, aber das kann man ja ganz schnell beweisen, indem man dir kaltes Wasser über den Arm schüttet, dann sieht man, was da passiert. Genau, so habe ich das auch gemacht und dann hat er nichts mehr gesagt. Mhm. Aber es gibt ja diesen Begriff, diese Begrifflichkeit dieser Erkrankung. Das heißt, irgendjemand muss das ja mal so festgelegt haben. Das heißt, ja, das war ein Herr Dr. Frank im 17. Jahrhundert. Und das erste Mal wurde über diese Erkrankung berichtet 1960. Mhm. Aber wie gesagt, da ist der Verlauf auch nur mehr so beschrieben, dass das bei Frauen auftritt zu 90%. Mhm. Und dann gibt's aber auch nur diese Kälteschwelle, das war bei mir jetzt 27,5 Grad ist. Mhm. Geht aber in der Medizin nur immer bis 10 oder 12 Grad. Mhm. Das ist dann schon das Höchste. Mhm. Du weißt nicht, ob es solche Fälle in Amerika, in Asien, in Australien gibt? Nein. Das weiß ich nicht. Also weltweit weiß ich das nicht. Es ist eine Autoimmunerkrankung. Autoimmunerkrankungen sind ja komplizierte Gebilde. Ist ja immer sehr kompliziert. Das heißt, immer ist bei einer Autoimmunerkrankung ja auch die Psyche beteiligt. Kann man ja so sagen. Genau. Hast du da irgendeine Ahnung, was ist im Jahre 2002, sagst du, hat's angefangen? Ja, eigentlich im Winter 2000, aber richtig schlimm ist es dann 2004, 2005 geworden. Hattest du da zum Beispiel eine große Lebenskrise oder schlimme Zeiten? Nee, gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Die habe ich erst durch die Erkrankung. Und das kann ich mir vorstellen. Wie sieht das denn? Vielleicht kannst du mal ein paar Beispiele sagen im Alltag, worauf du so alles achten musst. und wie dir diese Krankheit das Leben schwer macht. Ja, also wenn wir jetzt für den Februar, März sehen, muss ich mir halt schon die warmen Tage raussuchen, wo ich einkaufen gehen kann oder sonst irgendwie rausgehen kann. Aber Luft macht dir doch nichts, kalte Luft. Doch. Ach, kalte Luft auch? Das ist mittlerweile so gravierend geworden, dass ich die Wohnung eigentlich nicht mehr verlassen könnte. Also ein ganz trockener, kalter Wintertag macht dir auch zu schaffen. Ist lebensbedrohlich. Also geht es weit über das Thema Wasser hinaus? Eigentlich schon, ja. Aber mit Wasser hat es angefangen. Und dieses Wort Wasser zieht sich auch in den 12 Jahren immer mehr, weil diese Kälteexpositionstesten, womit das getestet wird, wie allergisch ich bin, wird mit Wasser getestet. Also wäre ein idealer Lebensraum für dich der Amazonas oder sowas? Ja, da hatte ich auch mal so einen Arzt, der meinte dann auch, warum wandern sie denn nicht aus? Ja, ich sag, warum bringe ich mich nicht um? Ja, das ist natürlich auch ein flapsiger Vorschlag. Wie kann man einfach mal so locker auswandern in Amazonas? Was macht man therapeutisch, medizinisch, medikamentös etwas dagegen? Das habe ich alles hinter mir. Also ich bin... Bringt nichts. Ich bin eigentlich austherapiert, weil diese Stufe gibt es in der Medizin nicht. 27,5 Grad. Mhm. Die gibt es nicht. Bist du Rentner inzwischen? Seit 2008 habe ich also eine Erwerbsminderungsrente. Ja. Ich war vorher selbstständig. Ja. Das kommt noch dazu. Haus ist weg und Firma ist weg. Und du kannst de facto nichts machen und bist eigentlich immer in deiner Wohnung oder fast immer. Naja, ich kämpfe dagegen an, weil ich denke, das ist für mich eine Herausforderung. Und wenn du weißt das selber, wenn es Herausforderungen gibt, dann muss man sich stellen. Lebst du alleine? Mittlerweile ja, weil die Beziehung hat das nicht überlebt. Beziehung verloren, Job verloren. Genau. Alles verändert, das ganze Leben. Unternehmen weg, Haus weg. Das ist ja dramatisch. Wir können ja auf diesem Wege mal fragen, Frank, hier raus zu unseren Zuschauern und Zuhörern, ob vielleicht jemand sowas Ähnliches hat, wenn du sagst, dass das fast nicht bekannt ist. Das war zum Beispiel das Problem, was du am Montag hattest. Da habe ich leider erst um 1:02 eingeschaltet. Da hattest du einen jungen Mann mit einer sehr zerbrechlichen Stimme, der eine Histamininsuffizienz hatte. Genau, ganz genau, ja. Und so hat das bei mir angefangen. Ah, ja. Und das war auch der Grund, warum ich danach direkt bei dir angerufen habe. Mhm. Weil, wenn du ihm richtig zugehört hast, dann hat er im Unterton die Bemerkung abgelassen, er wurde mal von der Ärztin gewarnt, dass er nicht einfach so ins kalte Wasser springen soll, weil er dann sterben könnte. Mhm. Und die Ärzte haben ihn darauf hingewiesen, dass das eine Lebensmittelallergie ist. Und von sowas würde ich abraten, weil das hatte ich alles hinter mir. Mhm. Er soll lieber den Begriff Kältekontakt Urtikaria mal nachschlagen und soll das mal seinen Ärzten versuchen beizubringen. Also, weil dann wird er den Leidensweg vielleicht nicht haben wie ich. Dass wir da ein hochkompliziertes Ding jetzt gehört und erfahren haben. Und wie gesagt, wenn sich trotzdem jemand meldet, der vielleicht doch eine Idee hat, bitte ich darum und wir stellen gerne in Kontakt dann zu Frank her. Da werden sich bestimmt einige melden, aber das Problem ist halt, dass die Grenze bei 12 Grad liegt. Mhm. Es werden sich bestimmt einige, weil so selten ist die bis 12 Grad nicht. Ja, aber dich interessiert ja eben die jetzt viel höhere Gradjustierung. Genau. Frank, ich danke dir für deinen Anruf. Das war für mich ja sehr interessant, weil ich sowas noch nie gehört habe. Und wünsche dir natürlich Hilfe, wie auch immer, dass irgendwie eine Hilfe auf dich zukommt und dass die Erkrankung sich nicht noch mehr verschlimmert. Alles Gute von Herzen. Alles klar. Auf Wiederhören, Frank. Bis dann. Tschüss. Ciao. Und um 1.48 Uhr machen wir weiter mit Ben. Und Ben ist 54. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Hallo Ben. Schön, dass du da bist. Zum Thema Wasser. Ja, zum Thema Wasser. Und zwar bei uns ist es verboten, in Wasser mal zu schwimmen oder sag mal zu spielen. Nochmal, ich habe nicht verstanden. Was ist verboten bei uns? Er ist verboten bei uns. Ich komme aus Kamerun. Aus Kamerun? Ach so. Ja. Ah, da. Ich habe gerade schon die Stimme, irgendwie die Sprache klang so. Das ist ein Akzent. Ich verstehe. Aus Kamerun kommst du. Aus Kamerun. Ja, und bei uns, es ist verboten, mal die Kinder ins Wasser zu spielen. Die Kinder dürfen nicht im Wasser spielen? Ja, aber im Wasser lebe ein zweiter Ich, also das heißt ein Totem. Ein zweiter Ich. Also im Wasser lebt... Im Wasser lebt ein zweites Ich und oder ein Geist, kann man das so sagen? Ja, wie so ein Geist. Ja. Und das ist so wie der Vodou, ne? Das ist so wie ein Geist, der lebt im Wasser. Ach so, ein Geist von einem Toten. Nein, der ist nicht tot. Das ist ein, ja, es, ein die Geist. Tradition sagt, da wohnt ein Geist in, also ein Totem heißt das. Ein Geist im Wasser. Im Wasser. Das ist ein zweiter Ich. Also von meinen Eltern, die haben so, jeder hatte so, jeder hat hat ein zweiter Ich, der im Wasser lebt. Ach, das ist ja cool. Also jeder Mensch hat ein zweites Ich und dieses zweite Ich lebt als Geist im Wasser. Im Wasser. Und das ist kein guter Geist. Doch, das ist ein guter Geist. Aber warum dürfen aber die Kinder dürfen diesen Geist nicht treffen. Und warum dürfen die diesen Geist nicht treffen? Ja, das könnte mal Unglück bringen. Hier könnte man jemand sterben, oder? Darf man denn als Erwachsener ins Wasser gehen? Ja, jetzt darf ich jetzt. Ich bin schon alt genug. Ich darf auch selber schon entscheiden. Also, aber damals war für uns es verboten, also Kinder ins Wasser zu gehen. Verstehe, ja, ja. Aber ab welchem Alter darf ein junger Erwachsener zum Beispiel dann ins Wasser gehen? Ja, das war keine bestimmte alte Zeit. Mhm. Das war die Zeit, da dürfen wir, also, sag mal, jetzt, wo ich zum Beispiel schon Kinder habe, mhm. ich weiß schon, was meine Verantwortung ist, weil ich muss jetzt mal erklären. Kamerun ist ja was ein bisschen kompliziert. Mhm. Ich komme mal vom Urwald. Ja. So, die Urwald, da haben wir weniger Wasser im Urwald. Also so große Fluss oder nur mal so kleine Bach oder so kleine Wasser haben wir, die da laufen. Ne? Mhm. Es regnet jeden Tag oder irgend sowas. Aber wir haben mal ganz, also kein großer Fluss, da die im Urwald laufen. Ja. So, und ist verboten, weil die Eltern, die waren unglaublich. Also die haben so ihr Totem, die im Wasser leben. Ja. Und die Kinder, die dürfen nicht in dieses Wasser, weil die könnte mal dieses Totem mal treffen. Und wenn jemand ein Totem trifft, der passiert ein Unglück in der Familie. Glaubst du das selbst auch? Nee, jetzt nicht mehr nicht so. Mehr. Jetzt ist es schon etwas. Also würdest du heute sagen, dass das ein Aberglaube ist? Verstehst du das Wort Aberglaube? Dass es eigentlich nicht stimmt, dass es eine Fantasie ist. Nein. Das ist genauso wie Vodou. Ah, ja. Das kann Aberglaube, das existiert wirklich, aber ich habe mich nicht so tief hinein mal zu recherchieren, zu wissen, warum und deshalb. Mhm. Und ich wollte mal nur erklären, dass dieser Fall hat mich mal, was der Wasser auf mich gemacht hat, ist so, dass ich bin in dieser Urwald geboren, habe eine ganze Zeit da verbracht und dann bis so circa 10 Jahre alt war, dann dürfe ich mal meine Tante in Douala, das ist ca. 250 Kilometer entfernt vom Urwald. Ja. Und da ist auch mal so dieser Atlantik ist auch da. Mhm. Da habe ich meine Tante da besucht. Ich durfte meine Tante mal während der Schulferien mal da besuchen. Mhm. Und die hatte mal so einen Blumen vor die Tür, ca. 6 Meter tief. Mhm. So, dann so mit einem kleinen Deckel, da dürfte man nicht da rein oder. Aber ich wollte total neugierig, ich wollte unbedingt mal wissen, wie tief das ist. Mhm. Dann bin ich auf diese Decke gesprungen, dann wollte ich mal wuff, auf einmal war ich ins Wasser. Mhm. So, dann nach ein paar Minuten, da haben mal die Nachbarn mich gerettet und haben am Bau gedrückt, ist das Wasser rausgekommen. Also ich hatte schon Wasser geschluckt. Und die hatten Angst, dass du in Kontakt jetzt mit dem Geist gekommen bist. ja, so, wahrscheinlich. So ungefähr. Ja, Ben, das war ein ganz, ganz anderer Aspekt zum Thema. Ich danke dir sehr herzlich von der Sitte oder von diesem Glauben, wissen die meisten wahrscheinlich nichts hier in Deutschland. Danke, dass du es erzählt hast. Darf ich mal kurz nochmal? Ja. Weil das ist so, ich bin mal in Atlantik, dann habe ich ja gesehen, dass die Kinder, also ganz kleine Kinder, also ich, könnte mal in Atlantik mal schwimmen. Mhm. Da habe ich auch mal versucht, obwohl ich nicht schwimmen könnte, habe ich versucht und dann bin ich nochmal, ist nochmal passiert. Mhm. Da haben mich gerettet, nochmal gedrückt, Wasser raus. Ah. Und da habe ich die ganze Zeit keinen Kontakt mehr mit Wasser, bis ich nach Deutschland gekommen bin. Ja. Dann habe ich hier mal bezahlt für diesen Schwimmkurs. Ja. Habe ich gelernt, circa 2,5 Jahre habe ich das gelernt. Und du kannst heute? Kann ich immer noch nicht schwimmen, weil jedes Mal, wenn Wasser schon über mein Haar, über den Kopf kommt. Hast du Angst? Da habe ich schon Angst. Ich verstehe. Panik total. Lieber Ben, danke für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Alles klar, danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. Und hier ist die Lotte und Lotte ist 64. Guten Morgen, Lotte. Ja, guten Morgen, Domian. Lotte, auch nochmal zum Thema Wasser. Ja, ich habe eine schöne Geschichte. Erzähl sie uns. Ich habe jahrzehntelang auch am Pazifik gelebt, in Kalifornien. Wie schön. In Deutschland habe ich am Rhein gelebt. Also Wasser war immer bei mir, war immer mein Begleiter. Mhm. Und bist du Amerikanerin? Beides. Beides. Mhm. Beides, ja. Und ich habe ziemlich aufregende Sachen erlebt mit fast Ertrinken und so weiter und so fort. Aber das Erlebnis, was ich gehabt habe, das wirklich sehr schön ist, war eigentlich auch eine Beerdigung. Und zwar war das ein sehr enger Freund von mir, der wollte, dass seine Asche auch im Pazifik verstreut wird. Ja. Und sein Sohn lebte auf dem Segelboot und er hatte uns dann alle eingeladen. Und in Kalifornien macht man das auch selbst. Mhm. Und man muss nur 3 Meilen von der Küste wegfahren. Mhm. Und es war dann so ein schöner, warmer Novembertag. Wir konnten gar nicht die Segel benutzen. Wir mussten mit dem Boot raus. Und irgendwann wurde das Boot dann, lag dann ruhig da und wir baumelten da so im Wasser auf und ab. Und wir haben Gedichte vorgelesen, die Lieblingsgeschichten, Gedichte von meinem Freund. Ja. Und wir haben dann noch über ihn geredet und dann, sein Sohn hat dann die Asche ins Wasser geworfen. Also hat der Sohn die Urne eigenhändig geöffnet? Ja, ja. Und hat dann die Asche wirklich dann so rausgestreut ins Meer? Ja, auch richtig schön langsam. Und wir hatten dann Blumen dabei gehabt und die schwammen dann auch auf dem Wasser und das Wasser war spiegelglatt, weil kein Wind da war. Ja. Und es dauerte keine Minute. In diesem ganzen Aschen- und Blumenzeug kamen plötzlich die Delfine. Mhm. Und sie sprangen heraus. Und es war wie ein Tanz, wie ein Todestanz. Aber es war kein Todestanz. Die Delfine sind solche fröhlichen Wesen, die schwimmen und tanzen und springen und nach hinten aufrecht. Das ist ein sehr poetisches Bild, was du gerade beschreibst. Ja, wunderschön. Und wir, ich meine, wir waren natürlich schon bedrückt auch und traurig und wehmütig. Und das veränderte sich in dem Moment. Mhm. Wahrscheinlich dadurch, dass alles so zusammenkam. Das Meer war ganz still, die Delfine kamen, die Blumen und es war alles in allem ein schöner Anblick. Ja, ja, es war auch so, dass mein Freund, der war so ein lächelnder Mensch, dass ich ihm immer gesagt habe, du siehst aus wie ein Delfin. War das dein Partner? Nee, Bill war ein guter Freund von dir. Ja, ja, ja, ja. Ja. Ein enger Freund? Ja. Bill fand heraus, dass er mit 40 eigentlich schwul war. Ja. Aber er hatte trotzdem die Kinder gehabt und vorher und naja. Wie alt ist er geworden? Keine 60. Und woran ist er gestorben? An Folgen von AIDS, von einer AIDS-Erkrankung. Er wusste das und er war total, hatte auch mit dem Leben abgeschlossen. Er war also nicht wütend oder ärgerlich oder das war alles okay für ihn. So war er. Ich habe mal im Fernsehen Bilder gesehen, wo Präsident Obama die Asche seiner Großmutter, da war er damals gerade frisch gewählt worden, er stand so auf einer Klippe, einem Felsen, hat die Asche auch so ins Meer geschüttet. Ja. Und da habe ich mir so gedacht, und das habe ich gerade auch gedacht, als du das erzählt hast, ist das nicht ein besonders schwerer und trauriger Moment, wenn man dann noch die Asche sieht? Sonst ist die ja versteckt in dieser Urne, aber man sieht ja die Asche und die fällt dann in das Meer. Ist das nicht besonders traurig? Oder ist das schön? Na, schön kann man auch nicht sagen. Ist es nicht besonders traurig? Ich weiß nicht. Also ich habe das dann auch mit Bills Katze gemacht. Die habe ich geerbt, also von meinem Freund. Mhm. Und den habe ich auch verbrannt. Die Asche habe ich auch in den Pazifik geworfen. Mhm. Ich hoffe sehr. Also für mich ist, wenn der Mensch gestorben ist, dann ist der Mensch nicht mehr dieser Körper oder diese Asche. Sehe ich auch so. Ich hoffe sehr, dass wir dieses Ritual auch bald am Rhein machen dürfen. Ja. Es gibt da Überlegungen, dass das gestattet sein könnte. Ich glaube, dass gerade die Rheinländer das dann sehr in Anspruch nehmen würden. Liebe Lotte, ich muss Schluss machen. Die Sendung ist vorbei. Klar. Vielen Dank, dass du angerufen hast und alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss, ciao. Auch. Bye. So, meine Lieben, das war's für heute. Unsere Themensendung Wasser. Morgen melden wir uns wieder. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Gerne könnt ihr ab 0 Uhr anrufen, sind die Leitungen geschaltet. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.